WDR 5. Neugier genügt. The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. Ihr hört den Sound meiner Gitarre Lucille. I'm very crazy about Lucille. Ich bin verrückt nach Lucille. Lucille took me from the plantation. Lucille hat mich von der Plantage geholt. Oh, and you might say, brought me fame. Sie hat mir Ruhm gebracht. I don't think I could just talk enough about Lucille. Ich kann gar nicht genug von ihr erzählen. Sometimes when I'm blue, it seems like Lucille try to help me call my name. Und manchmal, wenn ich traurig bin, tröstet mich Lucille. Wenn B.B. King seine Gitarre spielt, lauscht er ganz entrückt ihren Klängen. Er wiegt den Kopf, schließt die Augen, öffnet den Mund, als wolle er Lucille etwas sagen. Plötzlich meint man Schmerz in seinem Gesicht zu erkennen, dann entspannen sich die Züge. Er lächelt verzückt und spitzt ein wenig die Lippen, fast wie zu einem Kuss. Seit dem Tag, an dem ich als Junge einen Draht an einem Besenstiel festband, wende ich mich immer an Lucille, wenn ich Trost und Zuspruch suche. Es beruhigt mich schon, wenn ich sie nur in die Hand nehme und streichle. Sounds pretty good to me. Can I do one more? Ich nehme sie auf den Schoß und warte, bis ein paar fröhliche Töne aus ihrer Öffnung dringen und mich innerlich erwärmen. Abgesehen von richtigem Sex mit einer richtigen Frau gibt es nichts, was mir solch eine innere Ruhe gibt wie Lucille. In B.B. Kings langem Musikerleben hat es viele verschiedene Lucilles gegeben. Anfangs waren die Gitarren allerdings noch namenlos. Erst ein Vorfall während eines Tanzabends Ende der 40er Jahre in dem kleinen Ort Twist in Arkansas sollte die Popgeschichte um Lucille bereichern. Es konnte dort im Winter recht kalt werden. Deshalb haben sie einen Container, der aussah wie ein großer Mülleimer, halb mit Kerosin gefüllt, dieses angezündet und den Container auf die Tanzfläche gestellt. Die Leute tanzten drumherum. In dieser speziellen Nacht fingen zwei Kerle an, sich zu prügeln. Der eine flog über den Container, der kippte um, und über den Boden ergoss sich ein richtiger Feuerfluss. Jeder rannte natürlich zur Tür, ich auch. Draußen bemerkte ich, dass ich meine Gitarre drinnen gelassen hatte. Also wieder rein. Da das Gebäude aus Holz war, brannte es binnen kurzer Zeit lichterloh. Ich hätte bei dieser Rettungsaktion beinahe mein Leben verloren. Am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass sich die beiden Männer wegen einer Frau namens Lucille geprügelt hatten. So habe ich meine Gitarre Lucille getauft, damit sie mich daran erinnert, sowas nie wieder zu tun. Die Liebesgeschichte zwischen B.B. King und der Gitarre beginnt Anfang der 30er Jahre. Er ist 6 oder 7 Jahre alt und wird noch Riley genannt. Riley lebt mit seiner Mutter in einer kleinen Hütte auf einer Baumwollplantage in Mississippi. Auf den Feldern hört er den Gesang der Arbeiter. Bei seiner Tante Mima klingen Blues- und Jazz-Schallplatten aus dem Grammophon und sonntags lauscht er andächtig dem Pfarrer in der Kirche. Schon dessen Predigt klingt wie Musik in Rileys Ohren. Der Höhepunkt kommt aber erst, wenn der Reverend seine Gitarre zur Hand nimmt, das Klavier und die Tamburine einfallen, der Gospelchor und schließlich die ganze Gemeinde. Ich bin inmitten einer Welt voller Musik, die erfüllt ist von reinstem Geist. Der Takt ist gleichmäßig und kräftig wie der eigene Herzschlag. Hier ist kein Platz für Angst, kein Platz für Zweifel. Es ist ein Fest der Liebe. Neben der Schule muss Riley wie alle schwarzen Kinder auf der Farm arbeiten. Ich habe Baumwolle gepflückt, Heu gestapelt, all das getan, was Farmer gewöhnlich tun. Ich war mit 7 schon voll im Einsatz. Man hat das von mir erwartet und ich habe es getan. Riley ist gerade 9, als seine Mutter stirbt. Nun kümmert sich die Großmutter um ihn. Auch sie stirbt wenige Jahre später. Andere Verwandte würden ihn gerne aufnehmen, doch er will erstmal alleine bleiben. Riley ist ein schüchterner Junge, der stottert und von anderen Kindern gehänselt wird. Trost sucht er eher bei den Tieren als bei den Menschen und bei seinem Instrument. Mit 12 kann er sich von seinem Verdienst auf der Plantage seine erste eigene Gitarre kaufen. Und dann übt er. Viele Stunden und Tage, Wochen und Jahre, bis das Instrument endlich den Sound hervorbringt, den er in seinem Kopf schon lange gehört hat. Es ist ein sehr singender Ton. Und da haben sich ganz viele Gitarristen schon die Finger abgebrochen, um wirklich diesen Ton hinzukriegen. Und ganz wenige schaffen das. Der Kölner Bluesmusiker Richard Bargel. Er hat seinen eigenen Stil, er hat seinen eigenen Sound, er hat seine eigene Persönlichkeit in diese Gitarre gebracht. Und der Ton ist bei B.B. King ganz, ganz wichtig. Gar nicht mal seine Fingerfertigkeit, sondern wie er die Töne gezogen hat und gehalten hat und vibrieren ließ und singen ließ. Er hat natürlich einen Stil geprägt und war sehr einflussreich auf viele, viele andere Gitarristen, wie auf Eric Clapton zum Beispiel auch und andere Musiker. Er hat wirklich einen riesen Einfluss auf mehrere Musikergenerationen. Als Jugendlicher sieht Riley King seine Zukunft noch im Gospel und gründet mit ein paar anderen Jungen eine Gruppe, in der er meist die Leadstimme singt und natürlich Gitarre spielt. Doch wenn er samstags, nachdem die Farmarbeit erledigt ist, in die Stadt geht, um den ein oder anderen Dollar hinzuzuverdienen, hat er auch den Blues im Repertoire. Ich hatte eine rote Stella-Gitarre. Und ich glaube, ich war ganz schön clever. Ich hatte mir nämlich eine Straßenecke ausgesucht, an der auf der einen Seite die Weißen und auf der anderen Seite die Schwarzen vorbeikamen. Es war ja damals alles streng getrennt in Mississippi. Tatsächlich blieben viele stehen. Ich machte ja wohl auch genug Krach. Die Leute konnten sich auch Songs wünschen. Die, die Gospel hören wollten, applaudierten anschließend, klopften mir auf die Schulter und meinten, Junge, das war nett, du wirst eines Tages richtig gut werden. Aber sie warfen nichts in den Hut, der vor mir lag. Diejenigen, die Blues hören wollten, taten was hinein. Tja, deshalb wurde ich Bluesänger. Now you know I'm a Bluesänger. Everybody want to know why I sing the blues. Yes, I say everybody wanna know why I sing the blues. Well, I've been around a long time. I really have paid my dues. Mitte der 40er Jahre, Riley King ist inzwischen verheiratet und hat es zum Traktorfahrer gebracht, reist er zum ersten Mal auf der Ladefläche eines Lebensmittellasters ins 200 Kilometer entfernte Memphis, dem Südstaaten-Mekka des Blues. Die Beale Street kam mir vor wie das Paradies. Es gab 3 Filmpaläste, Cafés, Hotels, kleine Kaufhäuser und überall Musik. Die Beale Street war durch W.C. Handy, einen der Väter des Blues, und seine Komposition Beale Street Blues berühmt geworden. Er war einer der ersten, die den Blues zu Papier brachten, sodass man sich die Notenblätter kaufen konnte. Ich wusste, dass Handy ein Schwarzer war, er in Memphis lebte und dass er auf der ganzen Welt berühmt war. Sein Format verlieh dem Blues Würde. Während ich die Beale Street entlang lief, sah ich, dass Weiße in der gleichen Straße einkaufen gingen wie Schwarze. Das war neu für mich. Ich hörte Musik aus einem Park, in dem Männer auf Gitarren, Harmonikas, Klarinetten und Posaunen spielten. Ein Mann spielte auf einer Geige, einem Instrument, das ich noch nicht einmal vom Sehen kannte. Vor lauter Begeisterung über die Klänge fing ich an zu laufen. Zur gleichen Zeit macht in Memphis eine neue Radiostation auf, die mit dem üblichen Mix aus Country, eingängigen Popsongs und leichter Klassik gegen die etablierten Sender aber keine Chance hat. Kurz vor der Pleite beschließen die Besitzer, es doch mal mit einem schwarzen Ansager zu versuchen. Vielleicht findet man ja so ein Publikum. Eine Revolution zu jener Zeit. Die Show von Nat D. Williams ist so erfolgreich, dass immer mehr afroamerikanische DJs eingestellt werden. 1949 ist WDIA der erste Radiosender der USA mit einem rein schwarzen DJ-Team. We're feeling gay, though we ain't got a dollar. Rufus is here, so hoot and holla. Right here on WDIA, the voice of Memphis, Tennessee. Auch Riley King, der inzwischen wieder in Memphis ist, hat von dem Sender gehört, der schwarze Musik spielt. Um seine Songs bekannt zu machen, will er versuchen, dort aufzutreten. Obwohl es ein kühler und regnerischer Tag ist, macht er sich zu Fuß auf den Weg zu WDIA. Für den Bus hat er kein Geld. Der Regen wird stärker. Und weil ich keinen Koffer habe, drücke ich die Saiten meiner Gitarre fest an die Brust, während das Holz der Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Ich schmiege das Instrument an meinen Körper, als wäre es mein Baby. Völlig durchnässt kommt der schmale junge Mann vom Land, der immer noch etwas stottert, beim Sender an. Mehr als 5 Jahrzehnte später erzählt er bei einem Besuch im WDIA-Studio, was damals weiter geschah. Mr. Ferguson came out. Mr. Ferguson says, ich wurde Mr. Ferguson, einem der Besitzer, vorgestellt. Und er fragte mich, können Sie einen Werbejingle für ein neues Produkt machen? Yes, Sir. Ich hätte damals alles getan. Der Name ist Pepticon. Pepticon? Ja, Pepticon. Und dann habe ich losgelegt. Pepticon, show is good, you can get it anywhere in your neighborhood, it's in your heart. Ich war engagiert. That's how I got on the radio. Oh, man. So kam ich zum Radio. Als Pepticon Boy wirbt er in seiner täglichen 15-Minuten-Show für das Gesundheitswässerchen, dessen großer Verkaufserfolg wohl vorwiegend seinem hohen Alkoholgehalt zu verdanken ist. Das Publikum liebt den Pepticon Boy und seine Songs und schon bald verstärkt er als Blues Boy, kurz BB, auch das DJ-Team. ...1952 hat BB King seinen ersten Hit. 3 O'Clock Blues steht auf Platz 1 der schwarzen Rhythm and Blues Charts. Now here it is, 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Er ist nun verständig auf Tour und bringt es bald auf mehr als 300 Auftritte im Jahr. Er spielt mit seiner Band in Kneipen und Tanzhallen auf dem Land, in Clubs und Theatern in den Städten. Fast ausschließlich vor schwarzem Publikum, das gemeinsam mit BB King über die Jahre langsam älter wird. Bei den jugendlichen Schwarzen ist inzwischen Rock'n'Roll angesagt, auch der Soul wird immer mächtiger. Als BB King mit seiner Band in einer Show mit Soul-Gruppen auftritt, wird er ausgebuht. The announcer said, now we bring you BB King and all the kids. Als der Veranstalter uns ansagte, und nun bringen wir euch BB King, fingen die Kids an zu buhen. Das hat mich so verletzt. Ich fand es so schrecklich, dass sie buhten, weil ich Blues spielte. Als Bluesmusiker war man doppelt schwarz. Für einen kurzen Moment sah ich mich so, wie ich glaubte, von ihnen gesehen zu werden. Als einen ollen Bluesmusiker aus Mississippi mit zerschlissener Arbeitshose und Maiskolbenpfeife im Mund. Dabei war ich top angezogen und fand meinen Blues up to date. But I didn't know nothing else to do. I didn't know how to do all the things. I couldn't dance. Ich wusste auch gar nicht, welche Musik ich sonst hätte spielen sollen. Ich konnte weder tanzen noch sonst etwas von dem, was von Entertainern verlangt wurde. Ich hatte schon immer 2 linke Füße. Wenn meine Frau mich auf die Tanzfläche kriegen wollte, musste sie mir erst einen Drink einflößen. Alles, was ich konnte, war auf der Bühne stehen, singen und Gitarre spielen. You better watch yourself, baby. Watch yourself. You better watch yourself, woman, 'cause I've got my eyes on you. Mitte der 60er rollt eine neue Welle heran und viele junge Gitarristen von weißen Rockbands, die jetzt Furore machen, bezeichnen BB King als ihren entscheidenden Einfluss. Er ist erstaunt und fühlt sich sehr geschmeichelt, als John Lennon in einem Interview sagt, sein größter musikalischer Wunsch sei, wie BB King Gitarre spielen zu können. Noch überraschter ist er, als er sich plötzlich selbst in der Hippie-Szene wiederfindet. Now I'm going to San Francisco, at a place called the Fillmore West. 1968 waren wir im Fillmore West in San Francisco gebucht. Als wir dort ankommen, sitzen auf den Treppen vor dem Club dicht an dicht vorwiegend weiße Jugendliche. Und alle haben lange Haare, so wie Jesus. In der Welt, in der ich lebte, hatte ich noch nie so lange Haare gesehen. Sowas kannte ich höchstens aus Zeitungen oder aus der Bibel. Ich dachte, es muss sich um ein Missverständnis handeln. Wir sind bestimmt zum falschen Club gefahren. Also schicke ich meinen Roadmanager hinein, um den Clubbesitzer zu suchen. And he came out and said, oh no, B, that's the right place. Der kommt zum Bus und sagt, B, du bist richtig hier, komm rein. I'm the promoter, come on in. Ich hatte Angst, da rauszugehen. I'm scared to get off the bus. Aber ich folgte ihm. So I followed him in. Er fürchtet, mit seiner Musik nicht zu diesem Publikum zu passen, wieder ausgebuht zu werden. Doch als Clubbesitzer Bill Graham ihn auf der Bühne ankündigt, springen die Leute jubelnd auf. Und zum ersten Mal bekommt B.B. King stehende Ovationen, bevor er auch nur einen Ton gespielt hat. The King of the Blues, B.B. King! And all of a sudden they started to applaud and they stood up. And they applauded and I cried. Mir liefen die Tränen runter und ich dachte, diese Menschen sind so gut zu mir. Was kann ich denn nur für sie tun? Vor so einem Publikum war ich schließlich noch nie aufgetreten. Ich schwitze ja immer ein bisschen, aber an diesem Abend lief mir der Schweiß das Gesicht runter und mischte sich mit meinen Tränen. Unser Set war eine Dreiviertelstunde lang und während dieser Zeit sprangen sie noch zwei- oder dreimal auf. An diesem Abend hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, es beinahe geschafft zu haben. Noch nicht wirklich geschafft, aber ich stand kurz vor der Tür. Zwei Jahre später hat B.B. King einen Hit in den Popcharts und endlich erlebt er, was er sich so lange gewünscht hat. Einer seiner Songs ist so beliebt, dass er ihm aus Autoradios und Jukeboxen entgegentönt. Lucille spielt in dem Song eine genauso wichtige Rolle wie ich. Sie fängt an zu singen und bleibt den ganzen Song über in meinem Arm, bis sie dann die Schlussverbeugung übernimmt. Ich werde oft gefragt, warum ich nicht gleichzeitig singe und spiele. Meine Antwort ist immer, dass ich das nicht kann. Der tiefere Grund ist jedoch, dass Lucille die eine Stimme ist und ich die andere bin. Für mich klingen diese Stimmen sehr verschieden. Eine Stimme kommt aus meiner Kehle, die andere aus meinen Fingern. Und wenn die eine singt, möchte die andere gerne zuhören. Stimme und Gitarre? Beim Blues ganz, ganz wichtig. Sagt der Bluesmusiker Richard Bargel. Das ist einfach die Seele des Blues, dass die Gitarre die Stimme imitiert. Oder die Gitarre eine Antwort darauf gibt, was der Sänger vorher gesungen hat. Nach The Thrill Is Gone hat B.B. King zwar nie wieder einen großen Hit, aber die weltweite Anerkennung für den König des Blues, den Meister der Gitarre, nimmt von Jahr zu Jahr zu. Er wird mit Preisen überhäuft und Ehrendoktorwürden ausgestattet, von Präsidenten empfangen, von Königen ausgezeichnet. Im Mai 2004 überreicht ihm Carl Gustav von Schweden den Polarmusikpreis. Your Highness, Royal Family. Königliche Hoheit. Ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren. Thank you. Thank you so much. You might notice I'm Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass ich ein bisschen nervös bin. I've never met a king before. Ich kannte bisher noch keinen König. So I'm a bit nervous, but ich bin nervös, also grateful. Aber auch sehr, so grateful. Sehr dankbar. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. Ich danke Ihnen. Im September 2008 wird in Indianola, Mississippi, das B.B. King Museum eröffnet. Senator Thad Cochran überbringt Grußworte von Bill Clinton und dem gerade amtierenden Präsidenten George W. Bush. I was asked to bring greetings from the President of the United States. I've also been asked to extend greetings from former President Bill Clinton. Das Museum ehrt einen Mann, der früher nicht vom selben Brunnen trinken durfte wie die Weißen, der nicht dieselben Toiletten benutzen und oft nicht mal auf derselben Straßenseite gehen durfte. Ich hatte in der Schule einen Lehrer, der mich sehr beeinflusst hat, Luther H. Hansen. Er sagte mir etwas, was ich später auch von Martin Luther King gehört habe. Eines Tages wirst du nach deinen Taten beurteilt werden, nicht nach deiner Hautfarbe. Und wissen Sie was? Heute ist das so. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.